Wenn aber dieser Kampf unter den Eltern selber ausgefochten wird, und zwar fast jeden Tag, in Formen, die an innerer Rohheit oft wirklich nichts zu wünschen übrig lassen, dann müssen sich, wenn auch noch so langsam, endlich Resultate eines solchen Anschauungsunterrichtes bei den Kleinen zeigen. Welcher Art sie sein müssen, wenn dieser gegenseitige Zwist die Form roher Ausschreitungen des Vaters gegen die Mutter annimmt, zu Misshandlungen in betrunkenem Zustande führt, kann sich der ein solches Milieu eben nicht kennende nur sehr schwer vorstellen. Mit 6 Jahren ahnt der kleine zu bedauernde Junge Dinge, vor denen auch ein Erwachsener nur Grauen empfinden kann. Moralisch angegiftet, körperlich unterernährt, das arme Köpfchen verlaust, so wandert der junge Staatsbürger in die Volksschule. Dass es mit Ach und Krach bis zum Lesen und Schreiben kommt, ist auch so ziemlich alles. Von einem Lernen zu Hause kann keine Rede sein, im Gegenteil. Mutter und Vater reden ja selbst, und zwar den Kindern gegenüber, in nicht wiederzugebender Weise über Lehrer und Schule. Sind viel eher bereit, jenen Grobheiten zu sagen, als etwa ihren kleinen Sprössling über das Knie zu legen und zur Vernunft zu bringen. Was der kleine Kerl sonst noch alles zu Hause hört, führt ja auch nicht zur Stärkung der Achtung vor der lieben Mitwelt. Nichts Gutes wird an der Menschheit gelassen. Keine Institution bleibt unangefochten, vom Lehrer angefangen bis hinauf zur Spitze des Staates. Mag es sich um Religion handeln oder um Moral an sich, um den Staat oder die Gesellschaft, einerlei. Es wird alles beschimpft, in der unflätigsten Weise in den Schmutz einer niedrigsten Gesinnung gezerrt. Wenn der junge Mensch nun mit 14 Jahren aus der Schule entlassen wird, ist es schon mehr schwer zu entscheiden, was größer an ihm ist. Die unglaubliche Dummheit, insofern es sich um wirkliches Wissen und Können handelt, oder die ätzende Frechheit seines Auftretens, verbunden mit einer Unmoral schon in diesem Alter, dass einem nur die Haare zu Berge stehen könnten. Welche Stellung kann dieser Mensch, dem jetzt schon kaum mehr etwas heilig ist, der ebenso sehr nichts Großes kennengelernt hat, wie er umgekehrt jede Niederung des Lebens ahnt und weiß, im Leben einnehmen, in das er jetzt hinauszutreten sich anschickt? Aus dem 3-jährigen Kinde ist ein 15-jähriger Verächter jeder Autorität geworden. Außer Schmutz und Unrat hat der junge Mensch noch nichts kennengelernt, das ihn zu irgendeiner höheren Begeisterung anzuregen vermöchte. Jetzt aber kommt erst noch die hohe Schule dieses Daseins. Nun setzt das gleiche Leben ein, das er vom Vater die Jahre der Kindheit entlang in sich aufgenommen hatte. Er streunt herum, kommt weiß Gott wann nach Hause, prügelt zur Abwechslung auch noch selber auf das zusammengerissene Wesen, das einst seine Mutter war, flucht über Gott und die Welt und wird endlich aus irgendeinem besonderen Anlass verurteilt und in ein jugendlichen Gefängnis verbracht. Dort erhält er den letzten Schliff. Die liebe bürgerliche Mitwelt ist ganz erstaunt über diese mangelnde nationale Begeisterung dieses jungen Staatsbürgers. Sie sieht, wie in Theater, Kino und in Schundliteratur und Schmutzpresse Tag für Tag das Gift kübelweise in das Volk hineingeschüttet wird und erstaunt dann über den geringen sittlichen Gehalt, die nationale Gleichgültigkeit der Massen dieses Volkes. Als ob Kinokitsch, Schundpresse und Ähnliches die Grundlagen der Erkenntnis vaterländischer Größe abgeben würden? Von der Erziehung des Einzelnen ganz abgesehen. Was ich ehedem nie geahnt hatte, lernte ich damals schnell und gründlich verstehen. Die Frage der Nationalisierung eines Volkes ist mit in erster Linie eine Frage der Schaffung gesunder sozialer Verhältnisse als Fundament einer Erziehungsmöglichkeit des Einzelnen. Denn nur wer durch Erziehung und Schule die kulturelle, wirtschaftliche und vor allem aber politische Größe des eigenen Vaterlandes kennenlernt, vermag und wird auch jenen innerlichen Stolz gewinnen, Angehöriger eines solchen Volkes sein zu dürfen. Und kämpfen kann ich nur für etwas, das ich liebe. Lieben nur, was ich achte. Und achten nur, was ich mindestens kenne. So wie mein Interesse für die soziale Frage erweckt war, begann ich sie auch in aller Gründlichkeit zu studieren. Es war eine neue, bisher unbekannte Welt, die sich mir so erschloss. In den Jahren 1909 auf 1910 hatte sich auch meine eigene Lage insofern etwas geändert, als ich nun selber nicht mehr als Hilfsarbeiter mir mein tägliches Brot zu verdienen brauchte. Ich arbeitete damals schon selbstständig als kleiner Zeichner und Aquarellist. So bitter dies auch in Bezug auf meinen Verdienst war, es langte wirklich kaum zum Leben, so gut war es aber für meinen erwählten Beruf.

wird der Sozialdemokratie eine Lehre von besserer Wahrhaftigkeit, aber gleicher Brutalität der Durchführung entgegengestellt, wird diese siegen, wenn auch nach schwerstem Kampfe. Ehe nur 2 Jahre vergangen waren, war mir sowohl die Lehre als auch das technische Werkzeug der Sozialdemokratie klar. Ich begriff den infamen geistigen Terror, den diese Bewegung vor allem auf das solchen Angriffen weder moralisch noch seelisch gewachsene Bürgertum ausübt, indem sie auf ein gegebenes Zeichen immer ein förmliches Trommelfeuer von Lügen und Verleumdungen gegen den ihr am gefährlichsten erscheinenden Gegner losprasseln lässt, so lange bis die Nerven der Angegriffenen brechen und sie, um nur wieder Ruhe zu haben, den Verhassten opfern. Allein die Ruhe erhalten die Toren dennoch nicht. Das Spiel beginnt von Neuem und wird so oft wiederholt, bis die Furcht vor dem wilden Köter zur suggestiven Lähmung wird. Da die Sozialdemokratie den Wert der Kraft aus eigener Erfahrung am besten kennt, läuft sie auch am meisten Sturm gegen diejenigen, in deren Wesen sie etwas von diesem ohnehin so seltenen Stoffe wittert. Umgekehrt lobt sie jeden Schwächling der anderen Seite, bald vorsichtig, bald lauter, je nach der erkannten oder vermuteten geistigen Qualität. Sie fürchtet ein ohnmächtiges, willenloses Genie weniger als eine Kraftnatur, wenn auch bescheidenen Geistes. Am eindringlichsten empfiehlt sie Schwächlinge an Geist und Kraft zusammen. Sie versteht es, den Anschein zu erwecken, als ob nur so die Ruhe erhalten wäre, während sie dabei in kluger Vorsicht, aber dennoch unentwegt, eine Position nach der anderen erobert, bald durch stille Erpressung, bald durch tatsächlichen Diebstahl in Momenten, da die allgemeine Aufmerksamkeit anderen Dingen zugewendet, entweder nicht gestört sein will oder die Angelegenheit für zu klein hält, um großes Aufsehen zu erregen und den bösen Gegner neu zu reizen. Es ist eine unter genauer Berechnung aller menschlichen Schwächen gefundene Taktik, deren Ergebnis fast mathematisch zum Erfolge führen muss, wenn nicht eben auch die Gegenseite lernt, gegen Giftgas mit Giftgas zu kämpfen. Schwächlichen Naturen muss dabei gesagt werden, dass es sich hierbei eben um Sein oder Nichtsein handelt. Nicht minder verständlich wurde mir die Bedeutung des körperlichen Terrors dem Einzelnen der Masse gegenüber. Auch hier genaue Berechnung der psychologischen Wirkung. Der Terror auf der Arbeitsstätte, in der Fabrik, im Versammlungslokal und anlässlich der Massenkundgebung wird immer von Erfolg begleitet sein, solange nicht ein gleich großer Terror entgegentritt. Dann freilich wird die Partei in entsetzlichem Geschrei, Zeter und Mordio jammern, wird als alte Verächterin jeder Staatsautorität kreischend nach dieser rufen, um in den meisten Fällen in der allgemeinen Verwirrung tatsächlich das Ziel zu erreichen. Nämlich, sie wird das Hornvieh eines höheren Beamten finden, der in der blödseligen Hoffnung, sich vielleicht dadurch für später den gefürchteten Gegner geneigt zu machen, den Widersacher dieser Weltpest brechen hilft. Welchen Eindruck ein solcher Erfolg auf die Sinne der breiten Masse, sowohl der Anhänger als auch der Gegner, ausübt, kann nur der ermessen, der die Seele eines Volkes nicht aus Büchern, sondern aus dem Leben kennt. Denn während in den Reihen ihrer Anhänger der erlangte Sieg nunmehr als ein Triumph des Rechtes der eigenen Sache gilt, verzweifelt der geschlagene Gegner in den meisten Fällen am Gelingen eines weiteren Widerstandes überhaupt. Je mehr ich vor allem die Methoden des körperlichen Terrors kennenlernte, umso größer wurde meine Abbitte den Hunderttausenden gegenüber, die ihm erlagen. Das danke ich am inständigsten meiner damaligen Lebenszeit, dass sie allein mir mein Volk wiedergegeben hat, dass ich die Opfer unterscheiden lernte von den Verführern. Anders als Opfer sind die Ergebnisse dieser Menschenverführung nicht zu bezeichnen. Denn wenn ich nun in einigen Bildern mich bemühte, das Wesen dieser untersten Schichten aus dem Leben herauszuzeichnen, so würde dies nicht vollständig sein ohne die Versicherung, dass ich aber in diesen Tiefen auch wieder Lichter fand in den Formen einer oft seltenen Opferwilligkeit, treuester Kameradschaft, außerordentlicher Genügsamkeit und zurückhaltender Bescheidenheit, besonders soweit es die damals ältere Arbeiterschaft betraf. Wenn auch diese Tugenden in der jungen Generation mehr und mehr schon durch die allgemeinen Einwirkungen der Großstadt verloren wurden, so gab es selbst hier noch viele, bei denen das vorhandene kerngesunde Blut über die gemeinen Niederträchtigkeiten des Lebens Herr wurde. Wenn dann diese oft seelenguten, braven Menschen in ihrer politischen Tätigkeit dennoch in die Reihen der Todfeinde unseres Volkstums eintraten und so diese zu schließen halfen, dann lag dies daran, dass sie ja die Niedertracht der neuen Lehre weder verstanden noch verstehen konnten, dass niemand sonst sich die Mühe nahm, sich um sie zu kümmern, dass endlich die sozialen Verhältnisse stärker waren als aller sonstige etwa vorhandene gegenteilige Wille. Die Not, der sie eines Tages so oder so verfielen, trieb sie in das Lager der Sozialdemokratie doch hinein. Da nun das Bürgertum unzählige Male in der ungeschicktesten, aber auch unmoralischsten Weise gegen selbst allgemein menschlich berechtigte Forderungen Front machte, ja oft ohne einen Nutzen aus einer solchen Haltung zu erlangen oder gar überhaupt erwarten zu dürfen, wurde selbst der anständigste Arbeiter aus der gewerkschaftlichen Organisation in die politische Tätigkeit hineingetrieben. Millionen von Arbeitern waren sicher in ihrem Innern anfangs Feinde der Sozialdemokratischen Partei, wurden aber in ihrem Widerstande besiegt durch eine manches Mal denn doch irrsinnige Art und Weise, in der seitens der bürgerlichen Parteien gegen jede Forderung sozialer Art Stellung genommen wurde. Die einfach bornierte Ablehnung aller Versuche einer Besserung der Arbeitsverhältnisse, der Schutzverrichtung an Maschinen, der Unterbindung von Kinderarbeit sowie des Schutzes der Frau, wenigstens in den Monaten, da sie unter dem Herzen schon den kommenden Volksgenossen trägt, half mit die Sozialdemokratie, die dankbar jeden solchen Fall erbärmlicher Gesinnung aufgriff, die Massen in das Netz zu treiben. Niemals kann unser politisches Bürgertum wieder gutmachen, was so gesündigt wurde. Denn indem es gegen alle Versuche einer Beseitigung sozialer Missstände Widerstand leistete, säte es den Hass und rechtfertigte scheinbar selbst die Behauptungen der Todfeinde des ganzen Volkstums, dass nur die Sozialdemokratische Partei allein die Interesse des schaffenden Volkes verträte. Es schuf so in erster Linie die moralische Begründung für den tatsächlichen Bestand der Gewerkschaften, der Organisation, die der politischen Partei die größten Zutreiberdienste seit jeher geleistet hat. In meinen Wiener Lehrjahren wurde ich gezwungen, ob ich wollte oder nicht, auch zur Frage der Gewerkschaften Stellung zu nehmen. Da ich sie als einen unzertrennlichen Bestandteil der Sozialdemokratischen Partei an sich ansah, war meine Entscheidung schnell und falsch. Ich lehnte sie selbstverständlich glatt ab. Auch in dieser so unendlich wichtigen Frage gab mir das Schicksal selber Unterricht. Das Ergebnis war ein Umsturz meines ersten Urteils. Mit 20 Jahren hatte ich unterscheiden gelernt zwischen der Gewerkschaft als Mittel zur Verteidigung allgemeiner sozialer Rechte des Arbeitnehmers und zur Erkämpfung besserer Lebensbedingungen desselben im Einzelnen und der Gewerkschaft als Instrument der Partei des politischen Klassenkampfes. Dass die Sozialdemokratie die enorme Bedeutung der gewerkschaftlichen Bewegung begriff, sicherte ihr das Instrument und damit den Erfolg. Dass das Bürgertum dies nicht verstand, kostete es seine politische Stellung. Es glaubte, mit einer naseweisen Ablehnung einer logischen Entwicklung Dinge ausmachen zu können, um in Wirklichkeit dieselbe nun in unlogische Bahnen zu zwingen. Denn dass eine Gewerkschaftsbewegung etwa an sich vaterlandsfeindlich sei, ist ein Unsinn und außerdem die Unwahrheit, richtig ist eher das Gegenteil. Wenn eine gewerkschaftliche Betätigung als Ziel die Besserstellung eines zu den Grundpfeilern der Nation gehörenden Standes im Auge hat und durchführt, wirkt sie nicht nur nicht vaterlands- oder staatsfeindlich, sondern im wahrsten Sinne des Wortes national. Hilft sie doch somit, die sozialen Voraussetzungen zu schaffen, ohne die eine allgemeine nationale Erziehung gar nicht zu denken ist. Sie erwirbt sich höchstes Verdienst, indem sie durch Beseitigung sozialer Krebsschäden sowohl geistigen als auch körperlichen Krankheitserregern an den Leib rückt und somit einer allgemeinen Gesundheit des Volkskörpers mit beiträgt. Die Frage nach ihrer Notwendigkeit ist also wirklich überflüssig. Solange es unter Arbeitgebern Menschen mit geringem sozialen Verständnis oder gar mangelndem Rechts- und Billigkeitsgefühl gibt, ist es nicht nur das Recht, sondern die Pflicht des von ihnen Angestellten, die doch einen Teil unseres ganzen Volkstums bilden, die Interessen der Allgemeinheit gegenüber der Habsucht oder der Unvernunft eines Einzelnen zu schützen. Denn die Erhaltung von Treu und Glauben in einem Volkskörper ist im Interesse der Nation, genauso wie die Erhaltung der Gesundheit des Volkes. Beides wird durch unwürdige Unternehmer, die sich nicht als Glied der ganzen Volksgemeinschaft fühlen, schwer bedroht. Aus den üblen Wirken ihrer Habsucht oder Rücksichtslosigkeit erwachsen tiefe Schäden für die Zukunft. Die Ursachen einer solchen Entwicklung beseitigen, heißt sich ein Verdienst um die Nation erwerben und nicht etwa umgekehrt.

Auch in der Schule fand ich keine Veranlassung, die bei mir zu einer Veränderung dieses übernommenen Bildes hätte führen können. In der Realschule lernte ich wohl einen jüdischen Knaben kennen, der von uns allen mit Vorsicht behandelt wurde, jedoch nur, weil wir ihn in Bezug auf seine Schweigsamkeit durch verschiedene Erfahrungen gewitzigt, nicht sonderlich vertrauten. Irgendein Gedanke kam mir dabei ebenso wenig wie den anderen. Erst in meinem 14. bis 15. Jahr stieß ich öfter auf das Wort Jude, zum Teil in Zusammenhang mit politischen Gesprächen. Ich empfand dagegen eine leichte Abneigung und konnte mich eines unangenehmen Gefühls nicht erwehren, das mich immer beschlich, wenn konfessionelle Stänkereien vor mir ausgetragen wurden. Als etwas anderes sah ich aber damals die Frage nicht an. Linz besaß nur wenige Juden. Im Laufe der Jahrhunderte hatte sich ihr Äußeres europäisiert und war menschlich geworden, ja, ich hielt sie sogar für Deutsche. Der Unsinn dieser Einbildung war mir wenig klar, weil ich das einzige Unterscheidungsmerkmal ja in der fremden Konfession erblickte. Dass sie deshalb verfolgt worden waren, wie ich glaubte, ließ manchmal meine Abneigung gegenüber ungünstigen Äußerungen über sie fast zum Abscheu werden. Vom Vorhandensein einer planmäßigen Judengegnerschaft ahnte ich überhaupt noch nichts. So kam ich nach Wien. Befangen von der Fülle der Eindrücke auf architektonischem Gebiete, niedergedrückt von der Schwere des eigenen Loses, besaß ich in der ersten Zeit keinen Blick für die innere Schichtung des Volkes in der Riesenstadt. Trotzdem Wien in diesen Jahren schon nahe an die 200.000 Juden unter seinen 2 Millionen Menschen zählte, sah ich diese nicht. Mein Auge und mein Sinn waren dem Einstürmen so vieler Werte und Gedanken in den ersten Wochen noch nicht gewachsen. Erst als allmählich die Ruhe wiederkehrte und sich das aufgeregte Bild zu klären begann, sah ich mich in meiner neuen Welt gründlicher um und stieß nun auch auf die Judenfrage. Ich will nicht behaupten, dass die Art und Weise, in der ich sie kennenlernen sollte, mir besonders angenehm erschien. Noch sah ich im Juden nur die Konfession und hielt deshalb aus Gründen menschlicher Toleranz die Ablehnung religiöser Bekämpfung auch in diesem Fall aufrecht. So erschien mir der Ton, vor allem der, den die antisemitische Wiener Presse anschlug, unwürdig der kulturellen Überlieferung eines großen Volkes. Mich bedrückte die Erinnerung an gewisse Vorgänge des Mittelalters, die ich nicht gerne wiederholt sehen wollte. Da die betreffenden Zeitungen allgemein als nicht hervorragend galten, woher dies kam, wusste ich damals selber nicht genau, sah ich in ihnen mehr die Produkte ärgerlichen Neides als Ergebnis einer grundsätzlichen, wenn auch falschen Anschauung überhaupt. Bestärkt wurde ich in dieser meiner Meinung durch die, wie mir schien, unendlich würdige Reform, in der die wirklich große Presse auf all diese Angriffe antwortete oder sie, was mir noch dankenswerter vorkam, gar nicht erwähnte, sondern einfach totschwieg. Ich las eifrig die sogenannte Weltpresse, Neue Freie Presse, Wiener Tagblatt und so weiter, und erstaunte über den Umfang des in ihr dem Leser gebotenen sowie über die Objektivität der Darstellung im Einzelnen. Ich würdigte den vornehmen Ton und war eigentlich nur von der Überschwänglichkeit des Stils manches Mal innerlich nicht recht befriedigt oder selbst unangenehm berührt. Doch mochte dies im Schwange der ganzen Weltstadt liegen. Da ich Wien damals für eine solche hielt, glaubte ich, diese mir selbst gegebene Erklärung wohl als Entschuldigung gelten lassen zu dürfen. Was mich aber wiederholt abstieß, war die unwürdige Form, in der diese Presse den Hof umbuhlte. Es gab kaum ein Ereignis in der Hofburg, das da nicht dem Leser entweder in Tönen verzückter Begeisterung oder klagender Betroffenheit mitgeteilt wurde. Ein Getue, das besonders, wenn es sich um den weisesten Monarchen aller Zeiten selber handelte, fast dem Balzen eines Auerhahns glich. Mir schien die Sache gemacht. Damit erhielt die liberale Demokratie in meinen Augen Flecken. Um die Gunst dieses Hofes buhlen und in so unanständigen Formen hieß die Würde der Nation preisgeben. Dies war der erste Schatten, der mein geistiges Verhältnis zur großen Wiener Presse trüben sollte. Wie vorher schon immer verfolgte ich auch in Wien alle Ereignisse in Deutschland mit größtem Feuereifer, ganz gleich, ob es sich dabei um politische oder kulturelle Fragen handeln mochte. In stolzer Bewunderung verglich ich den Aufstieg des Reiches mit dem Dahinsiechen des österreichischen Staates. Wenn aber die außenpolitischen Vorgänge meist ungeteilte Freude erregten, dann die nicht so erfreulichen des innenpolitischen Lebens oft trübe Bekümmernis. Der Kampf, der zu dieser Zeit gegen Wilhelm II. Geführt wurde, fand damals nicht meine Billigung. Ich sah in ihm nicht nur den deutschen Kaiser, sondern in erster Linie den Schöpfer einer deutschen Flotte. Die Redeverbote, die dem Kaiser vom Reichstag auferlegt wurden, ärgerten mich deshalb so außerordentlich, weil sie von einer Stelle ausgingen, die in meinen Augen dazu aber auch wirklich keine Veranlassung besaß. Sintemalen doch in einer einzigen Sitzungsperiode diese parlamentarischen Gänseriche mehr Unsinn zusammenschnatterten, als dies einer ganzen Dynastie von Kaisern in Jahrhunderten, eingerechnet ihre allerschwächsten Nummern, je gelingen konnte. Ich war empört, dass in einem Staat, in dem jeder Halbnarr nicht nur das Wort zu seiner Kritik für sich in Anspruch nahm, ja im Reichstag sogar als Gesetzgeber auf die Nation losgelassen wurde, der Träger der Kaiserkrone von der seichtesten Schwätzerinstitution aller Zeiten Verweise erhalten konnte. Ich war aber noch mehr entrüstet, dass die gleiche Wiener Presse, die doch vor dem letzten Hofgaul noch ihre ehrerbietigste Verbeugung riss und über ein zufälliges Schweifwedeln außer Rand und Band geriet, nun in scheinbar besorgter Miene, aber wie mir schien schlecht verhehlter Boshaftigkeit, ihren Bedenken den deutschen Kaiser gegenüber Ausdruck verlieh. Es läge ihr ferne, sich etwa in die Verhältnisse des Deutschen Reiches einmischen zu wollen. Nein, Gott bewahre! Aber indem man in so freundschaftlicher Weise die Finger auf diese Wunde lege, erfülle man doch ebenso sehr die Pflicht, die der Geist des gegenseitigen Bündnisses auferlege, wie man umgekehrt auch der journalistischen Wahrheit genüge. Und so weiter. Und nun bohrte dann dieser Finger in der Wunde nach Herzenslust herum. Mir schoss in solchen Fällen das Blut in den Kopf. Das war es, was mich die große Presse schon nach und nach vorsichtiger betrachten ließ. Dass eine der antisemitischen Zeitungen, das Deutsche Volksblatt, anlässlich einer solchen Angelegenheit sich anständiger verhielt, musste ich einmal anerkennen. Was mir weiter auf die Nerven ging, war der doch widerliche Kult, den die große Presse schon damals mit Frankreich trieb. Man musste sich geradezu schämen, Deutscher zu sein, wenn man diese süßlichen Lobeshymnen auf die große Kulturnation zu Gesicht bekam. Dieses erbärmliche Französeln ließ mich öfter als einmal eine dieser Weltzeitungen aus der Hand legen. Ich griff nun überhaupt manchmal nach dem Volksblatt, das mir freilich viel kleiner, aber in diesen Dingen etwas reinlicher vorkam. Mit dem scharfen antisemitischen Tone war ich nicht einverstanden. Allein ich las auch hin und wieder Begründungen, die mir einiges Nachdenken verursachten. Jedenfalls lernte ich in solchen Anlässen langsam den Mann und die Bewegung kennen, die damals Wiens Schicksal bestimmten, Dr. Karl Lüger und die Christlich-Soziale Partei. Als ich nach Wien kam, stand ich beiden feindselig gegenüber. Der Mann und die Bewegung galten in meinen Augen als reaktionär. Das gewöhnliche Gerechtigkeitsgefühl aber musste dieses Urteil in eben diesem Maße abändern, indem ich die Gelegenheit erhielt, Mann und Werk kennenzulernen. Und langsam wuchs die gerechte Beurteilung zur unverhohlenen Bewunderung. Heute sehe ich in dem Manne mehr noch als früher den gewaltigsten deutschen Bürgermeister aller Zeiten. Wie viele meiner vorsätzlichen Anschauungen wurden aber durch eine solche Änderung meiner Stellungnahmen zur christlich-sozialen Bewegung umgeworfen. Wenn dadurch langsam auch meine Ansichten in Bezug auf den Antisemitismus dem Wechsel der Zeit unterlagen, dann war dies wohl meine schwerste Wandlung überhaupt. Sie hat mir die meisten inneren seelischen Kämpfe gekostet und erst nach monatelangem Ringen zwischen Verstand und Gefühl begann der Sieg, sich auf die Seite des Verstandes zu schlagen. Erst 2 Jahre später war das Gefühl dem Verstande gefolgt, um von nun an dessen treuester Wächter und Warner zu sein. In der Zeit dieses bitteren Ringens zwischen seelischer Erziehung und kalter Vernunft hatte mir der Anschauungsunterricht der Wiener Straße unschätzbare Dienste geleistet. Es kam die Zeit, da ich nicht mehr wie in den ersten Tagen blind durch die mächtige Stadt wandelte, sondern mit offenem Auge außer den Bauten auch die Menschen besah. Als ich einmal so durch die innere Stadt strich, stieß ich plötzlich auf eine Erscheinung in langen Kaftan und schwarzen Locken. »Ist dies auch ein Jude?« war mein erster Gedanke. »So sahen sie freilich in Linz nicht aus.« Ich beobachtete den Mann verstohlen und vorsichtig. Allein je länger ich in dieses fremde Gesicht starrte und forschend Zug um Zug prüfte,

Wenn ich nach stundenlangem Zureden schon überzeugt war, dieses Mal endlich das Eis gebrochen oder einen Unsinn aufgeklärt zu haben und mich schon meines Erfolges herzlich freute, dann musste ich zu meinem Jammer am nächsten Tage wieder von vorne anfangen. Es war alles umsonst gewesen. Wie ein ewiges Pendel schien der Wahnsinn ihrer Anschauung immer wieder vom Neuem zurückzuschlagen. Alles vermochte ich dabei noch zu begreifen, dass sie mit ihrem Lose unzufrieden waren, das Schicksal verdammten, welches sie so oft so herbe schlug, die Unternehmer hassten, die ihnen als herzlose Vollstrecker dieses Schicksals erschienen, auf die Behörden schimpften, die in ihren Augen kein Gefühl für die Lage besaßen, dass sie gegen Lebensmittelpreise demonstrierten und auch für die Forderungen auf die Straße gingen. All dies konnte ich ohne Rücksicht auf Vernunft mindestens noch verstehen. Was aber unverständlich bleiben musste, war der grenzenlose Hass, mit dem sie ihr eigenes Volkstum belegten, die Größe desselben schmähten, seine Geschichte verunreinigten und große Männer in die Gosse zogen. Dieser Kampf gegen die eigene Art, das eigene Nest, die eigene Heimat, war ebenso sinnlos wie unbegreiflich, das war unnatürlich. Man konnte sie von diesem Laster vorübergehend heilen, jedoch nur auf Tage, höchstens auf Wochen. Traf man aber später auf den vermeintlich Bekehrten, dann war er wieder der Alte geworden. Die Unnatur hatte ihn wieder in ihrem Besitze. Dass die sozialdemokratische Presse überwiegend von Juden geleitet war, lernte ich allmählich kennen. Allein ich schrieb diesen Umstande keine besondere Bedeutung zu, lagen doch die Verhältnisse bei anderen Zeitungen genauso. Nur eines war vielleicht auffallend. Es gab nicht ein Blatt, bei dem sich Juden befanden, das als wirklich national angesprochen hätte werden können, so wie dies in der Linie meiner Erziehung und Auffassung gelegen war. Da ich mich nun überwand und diese Art von marxistischen Presseerzeugnissen zu lesen versuchte, die Abneigung aber in dem Maße ins Unendliche wuchs, suchte ich nun die Fabrikanten dieser zusammengefassten Schurkereien näher kennenzulernen. Es waren vom Herausgeber angefangen lauter Juden. Ich nahm die mir irgendwie erreichbaren sozialdemokratischen Broschüren und suchte die Namen ihrer Verfasser, Juden. Ich merkte mir die Namen fast aller Führer. Es waren zum weitaus größten Teil ebenfalls Angehörige des auserwählten Volkes, mochte es sich dabei um die Vertreter im Reichsrat handeln oder um die Sekretäre der Gewerkschaft, die Vorsitzenden der Organisationen oder die Agitatoren der Straße. Es ergab immer das gleiche, unheimliche Bild. Die Namen der Austerlitz, David, Adler, Ellenbogen und so weiter werden mir ewig in Erinnerung bleiben. Das eine war mir nun klar geworden. Die Partei, mit deren kleinen Vertretern ich seit Monaten den heftigsten Kampf auszufechten hatte, lag in ihrer Führung fast ausschließlich in den Händen eines fremden Volkes. Denn dass der Jude kein Deutscher war, wusste ich zu meiner inneren glücklichen Zufriedenheit schon endgültig. Nun aber erst lernte ich den Verführer unseres Volkes ganz kennen. Schon ein Jahr meines Wiener Aufenthaltes hatte genügt, um mir die Überzeugung beizubringen, dass kein Arbeiter so verbohrt sein konnte, dass er nicht besserem Wissen und besserer Erklärung erlegen wäre. Ich war langsam Kenner ihrer eigenen Lehre geworden und verwendete sie als Waffe im Kampfe für meine eigene innere Überzeugung. Fast immer legte sich nun der Erfolg auf meine Seite. Die große Masse war zu retten, wenn auch nur mit schwersten Opfern an Zeit und Geduld. Niemals aber war ein Jude von seiner Anschauung zu befreien. Ich war damals noch kindlich genug, ihnen den Wahnsinn ihrer Lehre klarmachen zu wollen, redete mir im kleinen Kreise die Zunge wund und die Kehle heiser und vermeinte, es müsse mir gelingen, sie von der Verderblichkeit ihres marxistischen Irrsinns zu überzeugen. Allein dann erreichte ich erst recht nur das Gegenteil. Es schien, als ob die steigende Einsicht von der vernichtenden Wirkung sozialdemokratischer Theorien und ihrer Erfüllung nur die zur Verstärkung ihrer Entschlossenheit dienen würde. Je mehr ich dann so mit ihnen stritt, umso mehr lernte ich ihre Dialektik kennen. Erst rechneten sie mit der Dummheit des Gegners, um dann, wenn sich ein Ausweg nicht mehr fand, sich selber einfach dumm zu stellen. Nützte alles nichts, so verstanden sie nicht recht oder sprangen gestellt augenblicklich auf ein anderes Gebiet über, brachten nun Selbstverständlichkeiten, deren Annahme sie aber sofort wieder auf wesentlich andere Stoffe bezogen, um nun, wieder angefasst, auszuweichen und nichts Genaues zu wissen. Wo immer man die so einen Apostel angriff, umschloss die Hand einen qualligen Schleim, das Qual einem geteilt durch die Finger, um sich im nächsten Moment schon wieder zusammenzuschließen. Schlug man aber einen wirklich so vernichtend, dass er von der Umgebung beobachtet nicht mehr anders als zustimmen konnte und glaubte man so wenigstens einen Schritt vorwärts gekommen zu sein, so war das Erstaunen am nächsten Tag groß. Der Jude wusste nun von gestern nicht mehr das Geringste, erzählte seinen alten Unfug wieder weiter, als ob überhaupt nichts vorgefallen wäre und tat, empört zur Rede gestellt, erstaunt, konnte sich an rein gar nichts erinnern, außer an die doch schon am Vortage bewiesene Richtigkeit seiner Behauptungen. Ich stand manches Mal starr da. Man wusste nicht, was man mehr bestaunen sollte, ihre Zungenfertigkeit oder ihre Kunst der Lüge. Ich begann allmählich, sie zu hassen. Dies alles hatte nun das eine Gute, dass ich eben dem Umfange, in dem ich ihre eigentlichen Träger oder wenigstens die Verbreiter der Sozialdemokratie ins Auge fielen, die Liebe zu meinem Volke wachsen musste. Wer konnte auch bei der teuflischen Gewandtheit dieser Verführer das unselige Opfer verfluchen? Wie schwer war es doch mir selber, der dialektischen Verlogenheit dieser Rasse Herr zu werden? Wie vergeblich aber war ein solcher Erfolg bei Menschen, die die Wahrheit im Munde verdrehen, das soeben gesprochene Wort glatt verleugnen, um es schon in der nächsten Minute für sich selber in Anspruch zu nehmen. Nein, je mehr ich den Juden kennenlernte, umso mehr musste ich dem Arbeiter verzeihen. Die schwerste Schuld lag nun in meinen Augen nicht mehr bei ihm, sondern bei all denen, die es nicht der Mühe wert fanden, sich seiner zu erbarmen, in eiserner Gerechtigkeit dem Sohne des Volkes zu geben, was ihm gebührt, den Verführer und Verbrecher aber an die Wand zu schlagen. Von der Erfahrung des täglichen Lebens angeregt, begann ich nunmehr den Quellen der marxistischen Lehre selber nachzuspüren. Ihr Wirken war mir im Einzelnen klar geworden. Der Erfolg davon zeigte sich mir täglich vor dem aufmerksamen Blick. Die Folgen vermochte ich bei einiger Fantasie mir auszumalen. Die Frage war nur noch, ob den Begründern das Ergebnis ihrer Schöpfung schon in seiner letzten Form gesehen vorschwebte oder ob sie selber das Opfer eines Irrtums wurden. Beides war nach meinem Empfinden möglich. Im einen Falle war es die Pflicht eines jeden denkenden Menschen, sich in die Front der unseligen Bewegung zu drängen, um so vielleicht doch das Äußerste zu verhindern. Im anderen aber mussten die einzigen Urheber dieser Völkerkrankheit wahre Teufel gewesen sein. Denn nur in dem Gehirn eines Ungeheuers, nicht eines Menschen, konnte dann der Plan zu einer Organisation sinnvolle Gestalt annehmen, deren Tätigkeit als Schlussergebnis zum Zusammenbruch der menschlichen Kultur und damit zur Verödung der Welt führen muss. In diesem Falle blieb als letzte Rettung nur noch der Kampf. Der Kampf mit allen Waffen, die menschlicher Geist, Verstand und Wille zu erfassen vermögen. Ganz gleich, wem das Schicksal dann seinen Segen in die Waagschale senkt. So begann ich nun, mich mit den Begründern dieser Lehre vertraut zu machen, um so die Grundlagen der Bewegung zu studieren. Dass ich hier schneller zum Ziele kam, als ich vielleicht erst selber zu denken wagte, hatte ich allein meiner nun gewonnenen, wenn auch damals noch wenig vertieften, Kenntnis der Judenfrage zu danken. Sie allein ermöglichte mir den praktischen Vergleich der Wirklichkeit mit dem theoretischen Geflunker der Gründungsapostel der Sozialdemokratie. Da sie mich die Sprache des jüdischen Volkes verstehen gelehrt hatte, das redet, um die Gedanken zu verbergen oder zumindest zu verschleiern, und sein wirkliches Ziel ist mithin nicht in den Zeilen zu finden, sondern schlummert wohl verborgen zwischen ihnen. Es war für mich die Zeit der größten Umwälzung gekommen, die ich im Innern jemals durchzumachen hatte. Ich war vom schwächlichen Weltbürger zum fanatischen Antisemiten geworden. Nur einmal noch. Es war das letzte Mal, kamen mir in tiefster Beklommenheit ängstlich drückende Gedanken. Als ich so durch lange Perioden menschlicher Geschichte das Wirken des jüdischen Volkes forschend betrachtete, stieg mir plötzlich die bange Frage auf, ob nicht doch vielleicht das unerforschliche Schicksal aus Gründen, die uns armseligen Menschen unbekannt, den Endsieg dieses kleinen Volkes in ewig unabänderlichen Beschlüsse wünsche. Sollte diesem Volk, das ewig nur dieser Erde lebt, die Erde als Belohnung zugesprochen sein? Haben wir ein objektives Recht zum Kampf für unsere Selbsterhaltung oder ist auch dies nur subjektiv in uns begründet? Indem ich mich in die Lehre des Marxismus vertiefte und so das Wirken des jüdischen Volkes in ruhiger Klarheit einer Betrachtung unterzog, gab mir das Schicksal selber seine Antwort. Die jüdische Lehre des Marxismus lehnt das aristokratische Prinzip der Natur ab und setzt anstelle des ewigen Vorrechts der Kraft und Stärke die Masse der Zahl und ihr totes Gewicht. Sie leugnet so im Menschen den Wert der Person, bestreitet die Bedeutung von Volkstum und Rasse und entzieht der Menschheit damit die Voraussetzung ihres Bestehens und ihrer Kultur. Sie würde als Grundlage des Universums zum Ende jeder gedanklich für Menschen fasslichen Ordnung führen. Und so wie in diesem größten erkennbaren Organismus nur Chaos das Ergebnis der Anwendung eines solchen Gesetzes sein könnte, so auf der Erde für die Bewohner dieses Sternes nur ihr eigener Untergang. Siegt der Jude mit Hilfe seines marxistischen Glaubensbekenntnisses über die Völker dieser Welt, dann wird seine Krone der Totentanz der Menschheit sein, dann wird dieser Planet wieder einst wie vor Jahrmillionen menschenleer durch den Äther ziehen. Die ewige Natur rächt unerbittlich die Übertretung ihrer Gebote. Und so glaube ich heute im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln, indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn.